alles wird gut, besser denn je. Verliert nicht den Mut, bald kommt das Entree. Alle spendet Licht, vorbei ist die Nacht. Das jüngste Gericht hat der Mensch sich selbst erdacht. Ist akut, doch bald wird es verhellt. Alles wird bunt, der Hass in uns schläft. Schau auf den Grund, sieh, was dich trägt. Alles wird gut, alles wird gut. Solange die Schwäche siegt, der Mensch bleibt autark, solange seine Hoffnung fliegt. Alles wird Liebe, wenn wir uns selbst verzeihen. In uns lebt Frieden, drum lassen wir ihn frei. Alles wird gut, wenn wir uns nur kennen. Drum fächern wir die Glut und lassen wir sie brennen. Alles wird gut.